Wir werfen heute Abend einen Blick weiter nach Norden und zwar zum Radio Fratz nach Flensburg. Und ich bin jetzt dort mit Marie verbunden. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo Moritz, na? Ihr seid ein freier Radiosender und es gibt auch einen Grund, warum wir hier heute sprechen, aber dazu gleich mehr. Kannst du kurz einfach mal sagen, wie würdest du euren Radiosender, das Radio Fratz, beschreiben? Oh, also Fratz ist auf jeden Fall ein Mitmachradio. Wir sind niedrigschwellig und organisieren uns selbst, also wir sind selbstverwaltet. Fratz ist nicht kommerziell und versucht, einen Blick auf regionale Themen in Flensburg und Umgebung zu werfen, aber eben auch darüber hinaus. Und ansonsten würde ich sagen, ist Fratz ein emanzipatorisches, freches Preisradio, was gerade frisch an den Start gegangen ist. Wie lange gibt es euch denn jetzt schon? Also auf UKW und im Internetstream seit 2019. Ah, dann seid ihr ja echt noch sehr jung. Wir führen heute das Gespräch und zwar aus einem Grund. Der Bahnhof halt in Flensburg wurde geräumt und darüber habt ihr auch berichtet. Und vor allem ist jetzt dann im Nachhinein rausgekommen, dadurch, dass die FDP aus dem Gemeinderat Flensburg euch die finanzielle Förderung entziehen will. Kannst du einfach mal kurz beschreiben und grob umreißen, was da los ist? Genau. Also wir haben vor einer Zeit jetzt eben diesen Antrag von der FDP mitbekommen, also dass die FDP eben beantragen möchte, uns unsere städtischen Fördergelder zu entziehen. Also wir bekommen ja von der Stadt Flensburg Fördergelder für so Kosten wie Miete und Versicherung und so. Und die möchte sie uns entziehen, also auch komplett. Und die Fördergelder auf andere freie Kultureinrichtungen in Flensburg verteilen. Und warum möchten die euch die Förderung entziehen? Naja, wir haben halt unsere Berichterstattung rund um die Geschehnisse beim Bahnhofswald kritisiert. Sie meinen halt, dass diese Art der Berichterstattung halt nicht zu einer Förderung passt, die aus öffentlicher Hand kommt. Okay, und was haben Sie da konkret kritisiert an eurer Berichterstattung? Also ihr habt ja auch sehr intensiv darüber berichtet. Also so konkret wissen wir das tatsächlich gar nicht. Also wir kennen halt nur den Antrag und in dem Antrag selber steht eben nur, dass es eben um diese einseitige Berichterstattung gehen würde. Und mehr, also inhaltlich mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil sich die FDP dazu auch nicht anders geäußert hat. Okay, ja, schade. Würde euch denn, wenn die ganzen finanziellen Mittel euch entzogen würden, würde es euch in eurer Existenz gefährden? Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass wir sowieso sehr prekär quasi da arbeiten, beziehungsweise sind wir alle, die im Fratz mitmachen, ehrenamtlich da. Und wenn dieser Antrag durchgehen würde, dann würde das auf jeden Fall bedeuten, dass wir in unserer Existenz bedroht sind, gerade als Mitmachradio und gerade die Leute, die eben Lust hätten, selber Radio zu machen und sich das anzueignen und zu lernen und Lust auf Radio machen hätten, die würde es eben treffen, weil wir eben dann keine Räume mehr hätten, die wir Leuten zur Verfügung stellen könnten und eben keinen Raum mehr hätten. Glaubst du, dass die FDP mit ihrem Antrag auch da durchkommen könnte? Also ich denke eher nicht, weil die FDP in der Stimmenanzahl im Ausschuss doch nicht so hoch vertreten ist. Also der Stimmenanteil ist einfach nicht sehr hoch. Und man muss auch sagen, jetzt ist die Debatte ja schon ein bisschen im Gang gewesen und die CDU in Flensburg hat sich da ja auch mit der FDP gemein gemacht. Aber selbst wenn FDP und CDU gegen uns stimmen würden, gehen wir davon aus, dass das wahrscheinlich von der Stimmenanzahl her eher positiv für uns ausfallen wird. Das ist ja schon mal gut zu hören. Das heißt, die anderen Parteien außer der CDU und der FDP halt stehen eher hinter euch dann. Kann man so eher sagen, ja. Und jetzt nochmal zurück zu der Berichterstattung. Ihr habt ja sehr intensiv auch über die Räumung im Bahnhofswald berichtet. Wo würdest du sagen, seht ihr euren Informations- oder Berichterstattungsauftrag bei im Vergleich zu den ganzen anderen Medien, die es in Schleswig-Holstein, aber auch vor allem in Flensburg gibt? Naja, ich würde sagen, wir haben über die Zeit der gesamten Besetzung, die es im Bahnhofswald gab, mal mehr und mal weniger intensiv berichtet. Und jetzt gerade über die Räumung haben wir schon sehr intensiv berichtet. Wir haben halt vor allen Dingen auch die Perspektive von den Menschen von der Bahnhofswaldinitiative da, also so eine Bürgerinitiative gewesen, und Besetzerinnen kamen da zu Wort und also da haben wir schon unseren Schwerpunkt drauf gelegt. Und ich würde sagen, es ist aber auch so genau das, wie FRAZ sich eigentlich sieht oder auch wie freies Radio eigentlich funktioniert, weil es eben kein Teil von so öffentlichen Rundfunk ist und auch kein Teil von Privatfunk. Also wir haben eben keinen Service dahingehend zu leisten, wie die anderen Medien das haben, sondern freies Radio und auch eben FRAZ ist dafür da, dass Leute sich halt quasi im Medium Radio oder in den Medien sich bemerkbar machen können und eine Stimme bekommen und das Medium zugänglich gemacht wird für Leute, die eben sonst nicht so bemerkbar sind in den Medien. Und damit ist ja dann eben auch automatisch ein Fokus verbunden. Dann hoffen wir mal, dass ihr weiterhin vielfältig und frei vor allem berichten könnt. Ja. Und ja, dass wir weiterhin noch lange existiert, in der Zukunft auch. Dann schon mal vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass wir sprechen konnten. Merci. Und ja, das war Marie vom Radio Fratz aus Flensburg bei mir in der Kulturtankstelle im Gespräch. Marie, vielen Dank und bis bald vielleicht mal. Jo, danke für das Gespräch.